Die Insel der Erzähler von Ingomar von Kieseritzky. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Wo bin ich hier? Sir. Hier? Auf einer Insel. Mein Name ist Herr Rosander. Oh, sehr fremdartiger Name, das. Und was geschah? Was ist geschehen? What happened? Was stieß mir, ihr, Ihnen und uns allen zu? Sie lagen am Strand. Schon sehr gestrandet. Und vielleicht vorher gekentert. Erst kentern und dann am Strande scheint mir die rechte Reihenfolge zu sein, Sir. Und Sie können sich an nichts erinnern? Nein, Sir. Nein. Beim besten Willen nicht. Ich fühle, glaube und denke, dass ich mein Gedächtnis verloren habe. So. Wie schlecht ist das? Sogar übel. Wissen Sie Ihren Namen? Ich würde ihn speziell Ihnen mit Freuden nennen. Aber ich kann nicht damit dienen, Sir. Und woher Sie kommen, Ihre Profession, Ihr Stand etc.? Alles im Dunkeln? Alles im Dunkeln, Sir. Leider. Wo ist mein Koffer? Ich erinnere mich an einen Koffer. Er war mit Messing beschlagen, der Koffer. Sie hatten kein einziges Stück Bagage. War ich bekleidet? Ach, der Koffer, Sir, der arme Koffer. Stiefel aus Juchten, eine karierte Hose und eine Joppe aus durablen Tweed. Furchtbare Kombination, Sir. Ganz grässliche Kombination. Hatte ich Papiere? Keine Papiere. Dafür einen Flachmann aus Sterling-Silber mit schottischem Whisky. Gott ja, Sir, bitte geben Sie mir um Himmels Willen einen Schluck. Sie müssen schon verzeihen, aber den trank ich gegen den Schock Ihrer so unerwarteten Ankunft. Wie bedauerlich, Sir. Hätten Sie wohl einen Spiegel? Sie brauchen keinen. Sie sehen aus wie eine Wasserleiche auf dem Nazarenischen Weg. Ein beklagenswerter Zustand. Ließe sich mein Alter schätzen, Sir? Sie sind zwischen 30 und 40, sehen aber älter aus. Sind Sie Alkoholiker? Aber nein, Sir. Ich verabscheue Alkohol. Mein Teint wird gelitten haben, das Salzwasser. Ich kann nur spekulieren, Monsieur, was Ihre Existenz betrifft. Aber bitte doch, Sir, ich bitte darum. Sie beherrschen einen gewissen Wortschatz. Sie sind furchtbar höflich. Sie haben weiche Hände, drei Stirnfalten und wahrscheinlich Hämorrhoiden. Was schließen Sie aus diesen Details, Sir Herr Rosander? Sie haben nie körperlich gearbeitet. Gestatten Sie mir ein paar Fragen? Ich bitte darum, Sir. Ich darf, hoffe ich, die liegende Lage beibehalten. Freilich. Wie viel sind 4 multipliziert mit 4? 16, denke ich, Sir. Immerhin die einfachen Operationen gelingen. Das einzig Erstaunliche an mir ist, dass mir alle Dinge leicht fallen, die leicht sind. Ist das von Ihnen, Monsieur? Ich weiß es beim besten Willen nicht, Sir, aber es kommt mir so vor. Interessant. Es handelt sich um ein nicht ganz authentisches Zitat von Casanova. Wer ist Casanova, Sir? Ein Held seiner Zeit. Exakt das Gegenteil von mir. Gott ja, wissen Sie, der Himmel hat sie geschickt. Immer noch keine Erinnerung? Leider nicht, Sir. In der Tat ein schrecklicher Verlust. Monsieur, ich bitte Sie, beschreiben Sie exakt das, was Sie sehen, mit Poesie und Sachkenntnis. Prädizieren Sie, definieren Sie, indizieren Sie, streuen Sie bitte reichlich Metaphern. Wer bitte, Sir? Ich? Aber ja, Sie, wer sonst? Von Ihrem Lager aus, wo war ich? Und entschlagen Sie sich der Partikeln. Sollte Ihnen ein erhabenes Epitheton ornans einfallen, eine ausgewichste Hyperbel, schonen Sie sie nicht, aber scheuen Sie zurück vor Ellipsen. Es hängt alles von Ihnen ab. Und nun los. Denn das ist zweifellos schwer. Ja, schlechterdings unlösbar in einer solchen Lage. Schlechterdings sozusagen immer schon unbeholfen. Ja, das ist ja alles freilich ganz furchtbar. Ihre Partikel haben mich blitzschnell infiziert. Sie müssen diesen Versuch machen. Unser Leben und Wohlergehen, ja alles, hängt davon ab. Sir, ich begreife nicht, warum, wieso, ja, und auch weshalb. Keine Fragen, mein Freund. Und denken Sie auch immer an den Point of View, den external point of view, ja? Und denken Sie an Bouillons Vision avec... Ein Bouillon wäre schön. Lassen Sie Ihre Karlauer. Zum Scherzen haben wir später Zeit. Allora. Point of view. Also, Sir... Ich sehe einen Herd, gewissermaßen. Ich sehe auch Tiegel und Pfannen und Töpfe an einem Balken sozusagen. Und eine Kette von Knoblauch. Früchten. Der Herd brennt. Nein, im Herd lodert Dufeu. Ja. Oh Gott, wie fürchterlich. Was für ein Neandertaler Stil. Aber die Zeit eilt. Ihre Schulden betragen schon 4 Stunden reine Erzählzeit, für dahin EZ genannt. Was hat das alles zu bedeuten, Sir? Ich begreife gar nicht. Was brächte es, diese simple Hütte zu beschreiben? Was ist EZ und warum habe ich Schulden? Fragen über Fragen. Mut, Herosander. Bewahre die Fassung. Hätten Sie wohl, Sir, einen Schluck Alkohol oder deren 2? Sie leiden, wie die meisten, unter der Dichotomie von Performance und Kompetenz. Ich leide unter vielem, unter anderem auch an Durst. Mein Gehirn ist für Alkohol sehr empfänglich. Wissen Sie das exakt? Oh nein, Sir. Es ist nur das Gefühl einer inneren Gewissheit. Herrgott, Mann! Sie können sich ja ausdrücken, wenn Sie nur wollen. Es liegt am Durst, Sir. Was ist das mit dieser Dichotomie? Die Kompetenz meint das explizite Wissen des Sprechers oder Erzählers von seiner Sprache. Die Performance dagegen bedeutet den tatsächlichen Gebrauch in konkreten Situationen. Wie ich doch begreife. Sehr. Und Sie meinen, mir fehlte es am Letzteren, nicht wahr? In der Tat scheint dies ohne jeden Zweifel das beklagenswerte Faktum zu sein. Und Sie können sich immer noch nicht erinnern? Woran, Sir? Vergangenheit generell, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen. Durchaus nicht. Sir, leider. Und ich, Idiot, dachte, wir könnten eine ideale kollaterale Kombination werden. Man soll die Hoffnung nie aufgeben, sagt mir eine innere, aber unbekannte Stimme. So sagt sie das. Interessant. Eines weiß ich jetzt. Sie waren alles Mögliche, aber kein Dichter. Dichter? Das ist doch aber wohl eine ganz unsichere Sache als Broterwerb, sagt mir meine innere Stimme. Nicht hier, mein Freund. Auf dieser Insel herrscht der Tauschhandel. Wir haben keine Geschichte, wir haben sie abgeschafft. Also erzählen wir uns Geschichten. Will sagen, wir bezahlen mit Geschichten für Kost, Logis, Alkohol und mitunter Sex. Sie waren 14 Minuten ohne Besinnung. Der Schock. Ist Ihr Kopf wieder klar? Leider nicht. Hätten Sie womöglich einen kleinen Schluck Alkohol, Sir? In der Tat habe ich eine kleine Notration. Rum. Ah, das tut wohl. Ich weiß recht zuverlässig, dass mein Gehirn ohne Alkohol gar nicht gut funktioniert. Sie sehen verblüffend belebt aus. Tja, wie geht es weiter, wie nur? Wie? Ich bitte Sie, Sir, jetzt, da ich im Vollbesitz meiner nur leicht düpierten geistigen Kräfte bin, lediert am Leib, ohne Garderobe, erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Das kostet genau... Ach, Sie haben ja nichts. Passen Sie auf. Die Inselbewohner sind süchtig nach Geschichten. Da hängen Sie richtig am Tropf. Sie können nicht genug davon kriegen. Moment, Sir. Wie sieht das denn so in der Praxis aus? Ich will zum Beispiel eine kleine Portion Rum. Da gehen Sie zum Gastwirt Fuflunz, geben eine Geschichte seiner oder ihrer Wahl zum Besten und Sie kriegen Ihren Rum. Das ist schon alles. Sir, Sie werden mich für blöd halten. Aber was denn für Geschichten? Sie müssen sich Storys ausdenken. Das Thema, der Stoff, der Plot, der Inhalt, ist völlig egal. Alle Formen sind erlaubt, inklusive Gothic Novels. Aber nicht in dieser Saison. Aha, ich begreife. Gut. Aber bitte, Sir, woher nimmt man diese Geschichten? Herrgott, Mann, die muss man erfinden. Improvisieren, machen, herstellen, kurz fabrizieren. Oh Gott, oh Gott, Gott, nein. Sagen Sie, Sir, Herr Rosander, wie alt sind Sie? Nicht älter als 40 Jahre, davon 20 im Geschäft. Verzeihen Sie, Sir, aber Sie sehen aus wie ein rüstiger 70er. So hart ist also dieser Job. Ich bin nach Blasius, nach Harder, Sir Memmosen, Triburn und Simrock der letzte Dichter. Ich bin am Ende. Ausgelaugt, fertig. Tabula rasa. Das klingt nicht gut, Sir. Vielleicht kann man aus dem Schicksal der Vorderen etwas lernen. Was stieß Ihnen zu? Harder, der Dichter, erfand eine Gegeninsel, die er mit Drachen, Elfen, Zwergen und Gnomen möblierte. Infantil, aber geschickt, sagt meine innere Stimme. Nicht geschickt genug, Monsieur. Erfinden Sie mal per anno 365 tägliche Fortsetzungen. Ein Albtraum, Sir, wenn Sie mich fragen. Aber was geschah? Im vierten Jahr ging ihm der Saft aus. Die Sache ist die, dass sich durch Wiederholung die Effekte abnutzen, wenn man sie nicht von Folge zu Folge steigert. Und er konnte nicht mehr steigern. Was passiert mit solchen Erzählern, Sir? Das heimliche Motto dieser Insel heißt leider, nach dem großen Larsson, Kanarienvögel, die nicht singen, müssen Holzarbeiten verrichten. Oh, Sir, ich wollte, ich müsste nicht begreifen. Der arme Blasius musste arbeiten. Nicht Blasius war's, sondern der arme Harder. Blasius hatte ein weit schlimmeres Schicksal. Aber Sir, was gibt es Schlimmeres als Arbeit? Als die Leute die Geschichten von Blasius, Planetenromane mit fabulöser Fauna, nicht mehr hören konnten, der Markt war überfüllt, musste er sie aufschreiben. Oh Sir, ich ahne eine Misere. Und eine alte Frau las sie ihm jeden Tag vor, bei Wasser und trockenem Brot. Wahrlich ein Dichterschicksal, Sir, ganz furchtbar. Und wie endete der Kollege Simrock? An einer Austernvergiftung. Er ließ sich immer in Austern auszahlen. Und was für ein Garn spann er? Hübsche alte Metapher. Simrock setzte auf extrem kurze Geschichten. War sehr erfolgreich. Vergaß immer die Pointe. Was für eine Insel. Sagen Sie, Sir, gibt es hier eine Bibliothek? Eine Bibliothek? Mann, wo denken Sie hin? Wir stammen, sagt eine alte Legende, von analphabetischen Piraten ab, die hier mal Schiffbruch erlitten. Eine Bibliothek? Nein. Erfinden muss man. Und immer soll's nagelneu sein. Gott, Monsieur, reißen Sie sich doch zusammen. Sie schulden mir einen halben Liter Rum. Ich ward wieder besinnungslos, nicht wahr, Sir? Sie haben eine schwächliche Konstitution, Ihr Gedächtnis ist ein schwarzes Loch, aber ein gut gesetztes Präteritum macht vieles wett. Bitte, Sir, ich hatte Sie korrekt begriffen. Das war ja der Schock, der mir die Sinne raubte. Ihr Wortschatz berappelt sich ein bisschen, mein Junge, alle Achtung. Dass hier keine Bibliothek existiert, mithin kein einziges Buch. Keine Bibliothek, kein Buch, keine Zeitung, nichts. Eine hoffnungslose Lage auf diesem Lager mit reduziertem Hirn ohne Kompetenz. Keine Bücher, aber ich, das sagt mir die innere Stimme, musste mich immer von fremden Ideen abstoßen. Wem sagen Sie das, mein Bester? Wem sagen Sie das? Man kann sich nicht immer alles aus den Fingern saugen. Sir, bitte sagen Sie mir, womit reüssierten Sie auf dieser Insel als Dichter und Monopolist sozusagen? Ja, nun denn, ach wissen Sie, die meisten Dichter nehmen sich die großen Themen vor. Das Leben, die Liebe, den Tod und endliche Verklärung. Aber diese Themen und Variationen sind abgegrast. Leere Matten. Deflationär. Was sagte ich? Deflationäre Matten, was immer das heißen mag. Am Nullpunkt, Sir? Im Moment am Nullpunkt. Das ist das Mo-Schüst. Ich musste mich spezialisieren. Und warf mich ungestüm aufs heroische Heldensagen und dergleichen. Ja, so war's heroisch und in einem multitheatralen, alliterationsreichen Stil. Kam an, kam richtig gut an. Bis vor 3 Wochen. Lieber Sir Herr Rosander, hätten Sie wohl eine kleine Probe Ihres Genies, damit ich mich ein wenig nur abstoßen kann? Allvater selbst, den Walter der winterlichen Welt, die weisen Warnen, die kunstreichen Alben, die trotzigen Walküren, die reisigen Riesen, die da harren, alle Wesen befing das Grauen des nahenden Endes. und der Asen Anu. Das war Nummer 522 und heißt Götternot. Sie sind doch nicht schon wieder ohnmächtig, Mann. Ich möchte ungern meinen Rumpfvorrat strapazieren, auch wenn Ihr Wortschatz pro Mille zunimmt. He! Wachen Sie auf! So eine verfluchte Unverschämtheit. Verflucht. Schon wieder weg gewesen. Wo bin ich? Auf dem alten Lager. Hallo, Mesdames. Meine Damen. Ladies. Sie waren wieder einmal ohnmächtig. Ich heiße Wanda. Freust du dich, Fremder? Mein Name ist Minou. Ladies. Lady Wanda. Lady Minou. Sind Sie wieder klar im Kopf? Sie hatten ja mächtig was auf die Rübe gekriegt. Wie roh du redest, du Schwester Rübe. Wie heißen Sie? Warum schwinden Ihnen immer wieder die sinnreichen Sinne? Mein Name ist James Algernon Fish. Mein Künstlername war Phaeton. Du liebe Güte, ich kann mich komplett erinnern. Was waren Sie denn von Beruf, Herr Fish? Eine nutzlose Existenz. Wo weht der Wahn, da schwinden die Sinne. Aber warum? Das war, Mesdames, der Schock über Herr Rosanders Garn. Ich sehe ihn nicht. Hat beleidigt die Kurve gekratzt. Jetzt mal los. Erzählen Sie Ihre ganze Geschichte. Dürfte ich Ihre Ladyschaft um einen bescheidenen Schluck Rum bitten? Nee, erst die Story, dann der Rum. Das ist ja nun mal so. Oh, Schwester, senke die Spitze deiner Stränge nicht sengend in seine... Minou, lass dieses Gesäusel im Herosander-Stil. Wir hören, Mister. Nun denn, meine Damen. Vor 14 Tagen bestieg ich die Karren 4, verlobte mich an Bord mit Charlotte, ging mit einem Lederkoffer über Bord und jetzt bin ich hier in dieser Hütte. Das ist alles. Wie, das ist alles? Das wäre schon alles gewesen? Für so eine Story gibt's nicht mal einen Fingerhut rum. Nochmal. Die Damen wollen die vollständige, überaus tragische, in ihren Konsequenzen gar nicht zu fassende Geschichte hören? Gib mir meinen Vorschuss rum, Wanda. Merci. Thanks so much. Die Karren 4 war eine Yacht, so weiß wie ein Schwan im Mondlicht. An Bord befand sich die Crew, die Familie seiner Lordschaft und meine Wenigkeit als Gast. Ja, und da war Charlotte, des Lords einzige Tochter, ein Pferd. Ein Pferd war auch an Bord? Ein Missverständnis, Milady. Die Tochter meiner Braut glich einem Pferd. Sie hatte muskulöse O-Beine infolge erbarmungslosen Reitens und aß nur Salat mit Essig und Öl. Aber was für eine Partie. Ich wäre mit einem Schlag saniert gewesen. Saniert? Was heißt das? Nun, dieser Ausdruck bedeutet, dass man einer pekuniären Krise Herr wird. Weiter. Sofort, Lady Wanda. Um die Heirat, die einer Verlobung folgt, zu beschleunigen, hatte ich vor, Charlotte in ihrer Kabine, Achterdeck, zu verführen. Wie romantisch. Ach, der liebe Leben lag... Minou, halt die Klappe. Es war eine sternenhelle Nacht. Der Mond warf sein bleiches Licht. Lassen Sie mal, mit Natur habe ich nicht so viel am Hut. Ich trug meinen Tropenanzug aus zartem Antilopenbauchfell. Darunter ein mauvefarbenes Hemd mit stark gewirkten Rauten. Sind Sie am Ende der Tunte? Liebe Lady Wanda, noch einmal eine solche Kränkung und ich gehe. Schon gut. Machen Sie weiter. Danke, gern. Ich machte weiter, aber ich kam nicht voran. Wir saßen auf ihrem Bett und ich hielt ihre linke Hand, die doppelt so groß war wie die meine, und beide Hände ruhten unter ihrem mächtigen Busen. Weiter? Ein erfahrener Mann, Mesdames, weiß in derlei Momenten, dass man mit Tempo arbeiten muss. Ist so eine Theorie, die hat was. Halt doch mal die Klappe, Wanda. Zuerst der Busen oder zuerst der Kuss, das war hier die Frage. Also ich kann mir nicht helfen, beim Küssen passiert einfach mehr. In physiologischer Hinsicht allemal, Lady Minou. Ich küsste sie und sie schmeckte nach Essig und Öl, schien aber willig. Und ihr Brustgewölbe wogte, da... Mannfisch, weiter im Text. Da wogte plötzlich auch das Meer und eine Woge hob das Boot und ließ es wieder fallen. Es war ein kleiner Taifun namens Clara aus Florida, wie ich später erfuhr. Florida, wie furchtbar und fatal, wie wunderlich und widersinnig. Das war's wohl, Madame. Das Tableau war gut, sie lag auf dem Rücken in der Koje, ich lag bäuchlings auf ihr, da... Sagen Sie bloß noch eine Woge. Oh nein, meine Dame, ihren dicken, aber aristokratischen Lippen entschlüpfte ein Laut, der onomatopoetisch mit einem Urp zu beschreiben wäre. Oh, wie furchtbar und fatal. Urp, wie... Die Braut wurde seekrank, was? So war's, Madame. Aus den Tiefen ihres sportlichen Leibes drangen Laute, die sich nach Erlösung sehnten. Die Yacht schaukelte, unsere Leiber schaukelten und ich wusste mit aller Gewissheit, dass sie im nächsten Augenblick der grässlich sein würde und ohne jedes Beispiel in meiner Biografie mein edles Jabot beschmutzen würde. Und fatal. Da fatal und furchtbar. Fatal. Es ist aus. Sag genau, Jerusalem. Die Karriere Zenit, ihr beendet. Der Ältestenrat hat sehr kollateral konferiert. Und nun ist es nun mal geschehen. Oh, Sir, bitte, was ist geschehen? Die Kacke ist am Dampfen, Junge. Sir, ich habe mein Gedächtnis wieder. So rasend heiß dampfte die Kacke noch nie. Passen Sie auf. Ich habe... Ja, schön für Sie. Passen Sie auf. Obacht. Ich wurde zum Ältestenrat gerufen. Also, Traber 102, Clifford 100, Ronald 99, Harold 98 und Stanley, der Jüngste, 95 Jahre alt. Und alle haben verschiedene Wünsche. Wünsche, Sir? Was für Wünsche? Nach Geschichten, Junge, nach Geschichten. Und da fängt die Misere auch schon an. Wenn ich recht gezählt habe, sollen es 5 Geschichten insgesamt sein, Sir. Übrigens habe ich... Ja, wer hat dem Wirt gegeben? Schon gut, Fremdling. Missverständnis. Es soll eine Geschichte sein. Aber jeder Greis hatte einen bestimmten Wunsch. Sie meinen Inhalt und Stoff der Geschichte, Sir? Tüll oder Brokat und dergleichen? Oh Gott, ja und nein. Es sind Vorgaben. Hero, sagte der alte Traber, noch einmal eine Story wie die letzte, mit den Esen, den Asen und den nuttigen Nornen. Und du folgst deinen Dichterlingen in den Vulkan. Ende. Innovation. Grässlich. In den Vulkan, Sir? Ja, wohl noch im Betrieb, was? Eine milde Strafe für lähmende Geschichten, wenn Sie mich fragen. Sie haben nicht den Schimmer einer Ahnung. Mild? Bedenken Sie die Implikationen. Bei uns in England hätte man sie geteert und gefedert und dann der Themse übergeben. Denn diese Implikation heißt ja, dass, obacht und aufgemerkt, Protoktor, Hemden, Memusen, Luellin, gar nicht perpetuell schwimmend oder tauchend, die Holzarbeiten meiden, flohen, sondern im Krater landeten. Das Wesen eines Vulkans, Sir, ist, dass er speit. Speit er? Schon lange nicht mehr. Der Vulkan ist so erloschen wie ich. Wie gern täte ich speien. Aber siehe Vulkan, erloschen. Das ist die Lage. Was tun? Aber Sir, ist es bei Ihrem Untalent nicht angenehm, einmal Auftrag und Vorlage zu haben? Themen und Motive? Untalent, weiß Gott. Aber die Motive, die Themen, ein Potpourri. Ein Salat, ein gemischter Törtchen mit Senf dabei, Natron und Sekrete. Es wäre hilfreich, Sir, wenn Sie die Wünsche der alten Herren referieren könnten. Aber ja. Wir saßen in der ältesten Hütte. Schönes Plätzchen, Meeresblick und es gab das gute Clubbier. Besinnen Sie sich aufs Eigentliche, Sir. Könnte man womöglich zu einem besseren Überblick gelangen? Oh, Sie recht haben, haben Sie recht. Stanley, der Jüngste, sagt, ich will eine Geschichte mit Sex. Aber die Frau muss unansehnlich sein. Pardon, Sir, warum das? Alte Erinnerungen auffrischen, nehme ich an. Fahre fort. Traber sagt, das ist in Ordnung, aber nichts Obszönes. Höchstens Kunilingus am weiblichen Windspiel. Fahre fort. Clifford will eine Liebesgeschichte, aber tragisch. Aber komisch soll sie auch sein. Fahre fort. Ihr Bericht, Sir, macht eine sehr trockene Kehle. Sie hätten nicht zufällig eine Flasche des Clubbieres bei sich? Nein, nein, nein. Die Ration war sehr reduziert. Fahre fort. Ronald will was aus der mondänen Welt. Lords, Pferd, Hunderen, Harold will Schiffsgeschichte, Schweinkram in Kajütten und viel Blut auf Papier oder Papier. Bin ich verstanden, der Kreis Harold nuschelt, klang wie Blubberpapier oder so ähnlich. Ja, und die ganze Geschichte soll ich morgen bis 17 Uhr fertig haben und vortragen. Sonst ab in den Vulkan. Ende des Berichts. Meine Güte, Sir. Das sind aber harte Bandagen, die kühne Kapriolen bedürfen, wenn nicht gar der äquilibristischen Elaboration. Sagen Sie mal, Fremdling und Strandgut, Sie haben gleich einen Wortschatz am Leib, der sich gewaschen hat. Das ist möglich, Sir. Ich versuchte schon dreimal anzudeuten, dass ich wieder im Besitz meines Gedächtnisses bin. Wie, wer, was, wo? Sie haben... Sie sind im Besitz Ihrer Erinnerungen? Ja, mein Gott, Idiot! Warum sagen Sie das nicht gleich? Heraus damit! Was war Ihre Profession? Sir, ich war ein sogenannter Dandy, der unter dem Künstlernamen Phaeton firmierte. Ein Dandy? Ein Dandy. Ja, was zum Teufel ist ein Dandy? Eine nutzlose Existenz, Sir. Das klingt nicht gut, nicht gut. Ich räume ein, Sir, dass der Dandy in seinem Streben keine besonders impetuose Existenzform vertritt. Das ist mir zu hoch, Herr Phaeton. Was haben Sie denn gemacht? Ja, Sir, das ist schwierig zu sagen. Wissen Sie, der Dandy muss durch seine Kunst, sich perfekt zu kleiden, mühelos auf den Gipfel der Kunst gelangen, wo sie wieder Natur wird. Das ist mir zu hoch. Wie hießen Sie mit bürgerlichen Namen? Schlicht. Allzu schlicht, Sir. Fisch. So, so. Sagen Sie mal, Phaeton, war das so ein bisschen mondän vielleicht? Windspiel im Spiel vielleicht? Lassen Sie mich überlegen, Sir. Nein. Windspiele müssen wir tilgen, weil sie grässlich haaren. War kein Umgang. Die Zeit läuft. Also gut, der Kunilingus mit Windspiel wird gestrichen. Wie steht's mit Liebesstoff? Sir, ich war schwul. Jacke wie Hose, die Zeit läuft. Irgendeine Erfahrung mit Schweinkram auf Schiffen, in Kajüten. Das ließe sich, Sir, unter Umständen machen. Und was ist mit mondäner Welt? Lordschaften. Ach, und dann mit aber Tragik irgendwie und auch menschliches Versagen, aber moralisch hoch sozusagen. Ehrlich gesagt, Sir, all diese Elemente und Stoffe überfordern mich. Sie sollten sich unterfordert fühlen, mein Bester, wenn Sie versagen. Ja, Sir, und ich werde ohne Zweifel glorreich versagen. Ab in den Vulkan. Lappa. Das wäre die Sanktion. Und ich muss auch hinab. Strafe muss sein, sagte der alte Traber. Ein Himmelreich für einen Rum, Sir. Bitte. Holzarbeiten verrichten. In einem Krater. Tief unten. Labat, wie die Franzosen sagen. Keine Sonnenaufgänge mehr. Keine Sonnenuntergänge. Dafür die Sterne. Es ist die, Sir, eine ganz ungewöhnliche Situation für ein Lebenstief. Isoliert im Krater. Aber in Gesellschaft alter Kollegen. Alle mumifiziert. Mumifizierte alte Dichterkörper. Aber alle sehr gut konserviert, Sir, wenn Sie mich fragen. Und alles Kollegen? Wahre Dichter? Keine Dilettanten? Ach Gott, Phaeton oder Fisch. Der mit dem Knebelbart war der gute Memmusen. Viel Innerlichkeit. Der mit dem gelben Kopf hieß Hemden. Viel Tiefe, die ihn lähmte. Der Kleine da mit der Stülpnase, das war Protoktor, voller Prophetiewitterung. Und der Dicke dahinter, der gerade in der Nase bohrt, das war Lueli. Arme Leute, Kind, viel Autobiografie. Schon früh Holzarbeiten im Krater. Aber konserviert für eine gewisse Ewigkeit, Sir. Ich danke den höheren Instanzen, dass sie schon ausgestunken hatten, bevor wir eintrafen. Ach ja, ach ja. Kanarienvögel, die nicht singen, müssen Holzarbeiten verrichten. Sir, bitte, was machte ich falsch? Worin lag der Fehler? Der Lapsus? Der Kaffee? Nun, Monsieur, der gediegene Reichtum Ihrer persönlichen Erfahrungen einerseits, der kommode Wortschatz, dessen Sie sich bedienten, andererseits, auf dem verlässlichen Fundament eines singulären Erlebnisses, hätte unter anderen Umständen zu einem gewissen Erfolg führen können. Hätte ich etwas, Sir, anders machen müssen, was Reihenfolge, Komposition und Pointierung betrifft. Sir, ich war und bin ein Laie. Dieser Konjunktivus Irrealis, gesetzt auf ewig ins Präteritum, wird uns noch lange begleiten. Sir! Wir haben alle Zeit der Welt, Monsieur. Ich fand Ihre Story, der Ekel, das Jabot, die Boge, Seekrankheit und in der Folge die Flüssigkeiten, die sie erzeugt, die Flucht mit dem Koffer, persönlich mal was anderes. Aber... Oh, Sir, dieses Aber strotzt vor Missbilligung. Ach nein, mein Bester. Wissen Sie, es wäre am besten, Sie repetierten diesen Vortrag noch einmal. Und Sie wären dann imstande, Sir, meine tragischen Mängel und Makel zu konstatieren? Tragik gibt's nicht, Monsieur. Es gibt nur Fehler und die Folgen von Fehlern. Aber so müsste es gehen. Vielleicht die Stelle, wo der Taifun Emma eintrifft. Clara, Sir, Clara. Und folgen dann dem alten Fahrwasser, oder? Der Rinne der Irrtümer. Die Woge warf uns in der Kajütenkoje aufeinander. Hübsch, eigentlich ganz hübsch. Aber was mischt sich nicht alles durch Zufall und vermengte sich in dieser unseligen Sekunde? Das ist nicht schlecht, nur mischen und vermengen, die sind synonym. Aber das ist ja nicht der Punkt. Was ist der Punkt, Sir? Und gibt es nur einen, in dem ich schmählich versagte? Es ergab sich bei Ihnen da im Sturm mit den Wogen, beim Schwellen der Gefühle, eine Differenz zwischen dem statthaften Gefühl und... Ich höre, Sir. Ich habe jede Kritik verdient. Also Ihren persönlichen Gefühlen und der Kunst. Das war's. Ich verstehe Sie nicht vollständig, Sir. Es waren dies persönliche Erlebnisse, persönliche und schlimme Erfahrungen, kurz Autobiografie. Mein Bester, das sogenannte Leben schreibt niemals gute Geschichten. Literatur, Vortrag etc., das ist Kunst und nicht Leben. Ich verstehe es, Sir. Da fahren Sie fort. Wir haben massenhaft Zeit. Kauen wir es noch einmal durch. Die Woge warf uns aufs Lager. Ich lag auf ihr, sie unter mir. Da, Sie machen es wieder! Dem alten Clifford quollen an dieser Stelle die Augen und der sapperte. Was machen Sie? Weiter im Text. Da sagte sie, O Phaeton, verschlinge mich, durchdringe mich, beiß mich, küss mich, nimm mich, gib dich und ich... Auch so ein Punkt. An dieser subtilen Stelle auf der Woge des Begehrens hätten Details folgen müssen. Küsse, Zungen, Leibesverwicklung, kurz, der Duft des Geschlechts hätte aufsteigen müssen. Aber so war es nicht, Sir. Ich stammelte Liebesworte, was mir leicht fiel, weil wir angekleidet waren. Ich schenkte ihr tonisierende Küsse auf die winzige Stirn, die schlitzte. Da... Das sehen Sie! An der Stelle hätte man den Kunilingus mit dem Windspiel einbauen können. Aber was machen Sie? In diesem Moment, im Tal einer Woge, wirkte sie. Dieses Geräusch. Nun, jedenfalls produzierte sie ein sublimes Speichelbläschen auf ihre Oberlippe. Ein ganz entzückendes kleines Detail. Weiter im Text. Wieder hob uns eine Woge. Ich rollte über sie, sie rollte in eine andere Richtung, fiel aus der Koje. Ich versah mich mit meinem Lederkoffer und verließ das Schiff. Versah mich mit meinem Lederkoffer. Was nicht gar. Herrgott, Fisch! Sie hätten jetzt doch etwas erfinden können. Kopulationen unter Wogen, fliegende Windspiele auf den Kämmen der Wellen, die Vision von Pferden. Aber Sie fahren sofort. Ich ließ mich Backbord über die Reling fallen und der Koffer trug mich, der ich eine aufrechte Haltung einnahm, auf den Grund des Meeres. Und das ist der Grund, warum wir jetzt im Krater sitzen, mein Junge. Sir, es war ein Anflug von Ekel. Und dann noch eine Frau. Ich musste retirieren. Wie kamen Sie eigentlich an Land? Oh, Sir, ich bin nicht Schwimmer. Ich hielt die Luft an und schritt unter Wasser stracks auf ihre Inselküste zu, umschwärmt von roten und gelben Fischen, die meine Haare untersuchten. Man kann Erlebnisse nicht einfach wiederkäuen wie eine Kuh. Hätten Sie Ihre Braut in Ihrer Erzählung wenigstens genotzüchtigt? Ein bisschen Fantasie. Sir, zu einem solchen Akt wäre ich konstitutionell ganz außerstande. Sind alle Dandys in England so wie Sie? Oh nein, Sir. Es gibt auch robuste Naturen, denen nichts fremd ist. Aber das hat keinen Stil, Sir. Ja, ja. Der Stil. Da hatten Sie alle Elemente vorgegeben. Die Elemente entsprachen sogar ihren Erfahrungen. Und dann dieses Fiasko. Es tut mir leid, Sir. Ich habe schmählich versagt. Aber es war die reine Arbeit. Und die Kunst des Erzählens will gelernt sein. Auch ich habe versagt. Schwamm drüber. Vorbei. Alles vorbei. Gab es denn keine einzige positive Reaktion, Sir? Freilich doch. Der Greis Traber grinste vor Vergnügen und spielte sogar Taschenbillard in seiner Drillighose. Oh, Sir, mein Gott, wirklich? An welcher Stelle? An der, wo Sie im Manöver versagten und die Braut nicht bestiegen. Wie geht es jetzt weiter, Sir? Nichts geht weiter, Fisch. Wir werden hier sitzen und plaudern, bis wir mumifizieren. Und Nahrung, Sir? Getränke, Zuwendungen von oben? Jede Woche gibt es Stockfisch, Dörrfleisch und einen Schlauch Wasser. Keinen Alkohol, keinen Rum, keinen Whisky, keine grüne Chartreuse, keinen Pastis. Nichts. Mein Freund. Kein Lagerbier. Kein Stout. Aber uns bleiben ja Mond und Sterne. Es ist ein grausames Geschick, Sir. Da besteckt man ein Schiff. Alles geht schief. Und dann kommt die Rettung. Aber auf diesem verfluchten Eiland. Wir sollten jetzt unsere privaten Kloaken aussuchen. Bitte. Große Distanzen. Natürlich. Natürlich, ja. Auch bei den Schlafplätzen. Ihre toten Kollegen nehmen viel Platz weg, Sir. Sollte man sie nicht wegräumen? Auch alles Versager. Ich denke, es wäre besser gewesen zu arbeiten, statt des Versuchs zu singen. Was hätten Sie denn arbeiten können? Als Dandy. Freilich, Sir. Das bedachte ich nicht. Nichts. Ich bin eine nutzlose Existenz. Das waren wir hier unten und oben. Alle, mein lieber Fisch. Kanarienvögel, die nicht singen, müssen Holzarbeiten verrichten. Eine schreckliche Sentenz. Oder der Fehler lag ganz woanders. Fangen Sie noch einmal mit diesem Taifun Clara an. Die Insel der Erzähler von Ingomar von Kieseritzky. Es sprachen Hero Sander, Horst Bollmann, Fisch, Stefan Wigger, Wanda, Petra von der Beek, Menu, Marianne Roger. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Thomas Wolferts. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie Johann M. Kamps. Redaktion Thomas Leutzbach. Hören Sie nun zwei Stücke des Kontrabassisten Barry Phillips von seiner CD Aquarian Rain, The Flow und Promenade de Memoire. Es spielen Barry Phillips Kontrabass und Alain Jules Schlagzeug. Thank you. Mm-hmm.